Vernunft und Geschichte, Gebrauchswert und Wertkritik. Ein Marx teilt sich nicht in zwei. Wolfgang Port und Uli Kuck. 1. Vernunft und Geschichte von Wolfgang Port. Wenn ich grob einschätzen sollte, wie sich das Verhältnis von Vernunft und Geschichte bei Marx darstellt, würde ich Folgendes sagen. Das Kapitalverhältnis gilt Marx als notwendiges Übel, weil ohne seine Errungenschaften offenbar kein Verein freier Menschen möglich ist. Wo Marx diese Errungenschaften erwähnt, tut er dies an den großartigsten Stellen mit feiner Zurückhaltung. Zitat: Es ist gesagt worden und mag gesagt werden. Bap, bap, bap, bap. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Seite 97. Oder er benutzt die englische Sprache. Dass kein Weg am Kapitalverhältnis vorbeigeführt hat, ist zwar zum Verzweifeln idiotisch und in letzter Konsequenz so unbegreiflich wie die Geschichte insgesamt, aber es ist ebenso. Erst unter der Fuchtel des Wertgesetzes fingen die Menschen an, allgemeinen Reichtum zu produzieren. Dass sie diesen allgemeinen Reichtum nicht immer schon besessen haben, bleibt für immer unverständlich und nur die Religionen haben durch ihren Schwindel diesen ärgerlichen Blödsinn gerechtfertigt und begründet. Dass schließlich kein vernünftigeres Produktionsverhältnis als ausgerechnet das terroristische, menschenverwüstende Kapital die Menschen zur Produktion der materiellen Basis eines Vereins freier Produzenten getrieben hat, ist wiederum eine bittere Tatsache, die man zwar konstatieren muss, aber doch eigentlich schlecht begreifen kann. Ich würde deshalb nicht von weltgeschichtlich unvermeidbaren Dingen sprechen, denn diese Redeweise setzt eine in der Geschichte waltende Vernunft voraus, die fast an Vorsehung grenzt. Das Kapital vorausgesetzt, müssen wir beispielsweise die sogenannte ursprüngliche Akkumulation als einen unvermeidbaren Vorgang begreifen. Das Kapital selbst aber ist weltgeschichtlich so wenig unvermeidbar, wie es sich logisch aus seinen Voraussetzungen nicht erklären lässt. Der berühmte Satz, dass der Schlüssel zur Anatomie des Affen die Anatomie des Menschen sei, ist auch so zu verstehen, dass die Anatomie des Affen eben eine andere wäre, wenn es keine oder andere Menschen gäbe. Und dieser Satz ist vor allem so zu verstehen, dass die Anatomie des Menschen sich nicht logisch aus der Anatomie des Affen ableiten lässt. Man kann also zwar zeigen, dass ein früherer Zustand die Voraussetzung eines späteren gewesen ist, aber man kann deshalb nicht sagen, dass sich aus dem früheren Zustand zwangsläufig der spätere hat entwickeln müssen. Mehr noch, der frühere Zustand ist keineswegs die unumstößliche Basis der späteren Entwicklung, sondern ein von der späteren Entwicklung geprägtes Konstrukt. Das heißt, der Ursprung und der Verlauf der Geschichte ist immer durch ihr gegenwärtiges Resultat vermittelt. Dass die Erkenntnis der Menschen stets eine spezifische historische ist, ergibt nur dann einen Sinn, wenn die Geschichte kein konsequent logischer Prozess ist, der sich nach immanenten, stets gleichbleibenden Gesetzen entwickelt. Wenn man die Geschichte unter die Bestimmungen der Vernunft setzt, darf man nicht vergessen, dass weder die Geschichte noch ihr Ausgangspunkt, also die Natur, jemals vernünftig waren. Sie können dies schon insofern nicht gewesen sein, als die Vernunft etwas erst spät in der Geschichte entstandenes ist und also von den entlegenen Epochen, die begriffen werden sollen, sehr verschieden. Selbst dieser Satz setzt allerdings die historische Vernunft schon voraus. Und er kann nur gedacht und ausgesprochen werden, wenn sich durch ihrerseits unverständliche geschichtliche Zufälle eine Ahnung von historischer Vernunft und das heißt immer auch vernünftiger Historie gebildet hat. Der vernunftlose Zufall in der Geschichte wird gerade an ihren Brüchen offenbar. Zwischen dem Kapital und den vorangegangenen Gesellschaftsformationen gibt es zum Beispiel im strengen Sinn keine Kontinuität. Warum das Kapitalverhältnis sich ausgerechnet im Europa des 17. Jahrhunderts bildete, kann man nicht erklären. Die Voraussetzungen wären vielleicht auch anderswo und früher gegeben gewesen und alle Voraussetzungen zusammen machen noch kein Kapital, insofern dieses etwas von seinen nicht-kapitalistischen Voraussetzungen wesentlich Verschiedenes ist. Das Kapitalverhältnis ist gerade nicht reduzierbar auf eine Konstellation nicht-kapitalistischer Faktoren und eine vermutlich beliebig verlängerbare Liste von Voraussetzungen aller Art würde niemals den stringenten Begründungszusammenhang darstellen, der später das Kapital unter der Voraussetzung, dass es schon existiert, bestimmt. Die Entstehung des Kapitalverhältnisses und das heißt die Entstehung von Vernunft in der Geschichte gehorcht also keiner geschichtlichen Logik und dieses Schandmal aller historischen Vernunft, dieses Makel ihrer erbärmlichen Herkunft hat Marx stets im Auge behalten, insofern er unerbittlich darauf bestand, das Kapital logisch aus seinen Gesetzen und nicht historisch aus seinen Entstehungsbedingungen zu begreifen. Im Gegensatz zu Engels hat er der Versuchung widerstanden, die Kritik der politischen Ökonomie in eine Geschichtsschreibung von fataler Plausibilität umzumünzen. Eine Geschichtsschreibung, die mit dem allwissenden Erzähler auch die allwissende Vorsehung voraussetzt. Eine Geschichtsschreibung, in der die sperrigen, spröden, fruchtbaren, aller Vernunft spottenden Momente kassiert sind, weil sie stets nur als in weiser Voraussicht geplante Entwicklungsstufen der Menschheit erscheinen. Wo das Kapitalverhältnis also herkommt, lässt sich nicht sagen. Aber wenn es einmal da ist, wird die Geschichte für einen Augenblick logisch. Freilich nur im Hinblick auf einen Zweck, der das Kapital bereits transzendiert. Genauer, die Existenz des Kapitals eröffnet die Möglichkeit, die Geschichte unter die Bestimmung der Vernunft zu setzen. Ob diese Möglichkeit von den Menschen wahrgenommen wird, ist dann allerdings keine logische, sondern eine praktische Frage. Wenn auf das Kapitalverhältnis ein Verein freier Menschen folgt, ist es ein Fortschritt gewesen. Wenn auf das Kapitalverhältnis der Atomkrieg folgt, wird man es als Vorstufe dieses Atomkrieges hingegen kaum als Fortschritt bezeichnen können. Ohne den Begriff des Fortschritts aber ist es unmöglich, von Logik in der Geschichte zu sprechen. Nur wenn man einen Ursprung und ein Ziel schon voraussetzt, stellt sich Geschichte überhaupt als ein Prozess mit unterscheidbaren, nämlich in Relation zum Ursprung und zum Ende verschiedenen Entwicklungsstufen dar, und die Unterscheidung verschiedener Entwicklungsstufen ist die erste Voraussetzung, deren zeitliche Abfolge in einen logisch zwingenden Zusammenhang zu bringen. Logik und Teleologie hängen hier offenbar eng zusammen. Logik ist immer zwar die Sache, aber die Sache gesetzt unter die Bestimmung des Subjekts. Die Natur ist zwar kein Menschenwerk, die Naturgesetze aber sind dies immer. Die logischen Zwänge setzen also immer ein frei oder willkürlich zwecksetzendes Subjekt voraus. Nur wenn ich der Natur mit einem bestimmten und von der Natur verschiedenen Willen entgegentrete, erfahre ich am Widerstand, den sie gegen meinen Willen leistet, ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Als Indiz dafür ist der Umstand zu werten, dass der politische Gesetzesbegriff dem naturwissenschaftlichen historisch voranging. Der verrückte Eigenwille zum Beispiel, mitten im Winter unbedingt Erdbeeren essen zu wollen, ist die Voraussetzung für die Erkenntnis, dass diese nur im Frühsommer zu haben sind. Ein Bär hingegen, der Winterschlaf hält und ähnlichen Gesetzen unterworfen ist wie die Erdbeeren, würde von diesen Gesetzen nichts merken. Die zwingende Logik des Wertgesetzes erlaubt daher Rückschlüsse auf die Existenz eines Subjekts, und zwar eines Subjekts, welches nicht einfach nur der Natur, sondern dem gesellschaftlichen Leben der Menschen selber als Subjekt gegenübersteht. Damit sind die Menschen einerseits das die Logik des Wertgesetzes konstituierende Subjekt, andererseits die eben der von ihnen selbst konstituierten Logik unterworfene Sache. Es ist dies ein Widerspruch, der genau in dem Moment auftaucht, wo die Gesetzmäßigkeit des gesellschaftlichen Lebens der Menschen als wesentlich erkannt wird, der folglich schon in Montesquieus Buch vom Geist der Gesetze zu finden ist und dort zur bloß graduellen Differenz neutralisiert wird. Montesquieu versucht, die Freiheit zu retten, indem er beschwichtigend sagt, die Gesetze des gesellschaftlichen Lebens der Menschen nicht so unbedingt, so perfekt wie die Naturgesetze. Anders verfährt Marx. Er nimmt den Anspruch der politischen Ökonomie, Wissenschaft zu sein, ernst, und vor genau dieser Ernsthaftigkeit wird der Anspruch zunichte. Die Logik der politischen Ökonomie bleibt stets partiell und partikular. Ihrem Anspruch, den ganzen gesellschaftlichen Lebensprozess der Menschen zu erklären, kann sie nicht genügen. An ihrem eigenen Anspruch gemessen erweist sich die Logik der politischen Ökonomie als lückenhaft und widersprüchlich. Und das Subjekt, worauf diese Logik Rückschlüsse erlaubt, entpuppt sich als Aufziehpuppe, als bewusstloser Automat. Marx kann also zeigen, dass die Logik der politischen Ökonomie unter den Prämissen, unter denen sie denken muss, scheitert, und er tut dies mit nervtötender Akribie. Die Prämissen aber, die für das Scheitern der politischen Ökonomie verantwortlich sind, sind selbst keine logischen, sondern ganz reale. Eben deshalb hält Marx keine wissenschaftliche, sondern eine wirkliche Revolution für nötig. Und diese vorweggenommene wirkliche Revolution ist eine Prämisse des marxischen Denkens. An dieser Stelle gesellt sich gewissermaßen zu Marx, dem nimmermüden, pedantischen Tüftler, der sich über Seiten hinweg in chaotische Rechenoperationen verstrickt und sie am Ende mit »Lassen wir das« kommentiert, da gesellt sich also zu Marx, dem penetranten Wissenschaftler, sein Zwillingsbruder, nämlich Marx als revolutionäres Schreibtischsubjekt. Das Kapital als Vorstufe zu einem Verein freier Produzenten betrachtet, also diesen Verein freier Produzenten vorausgesetzt, würden die Lücken und Widersprüche der politischen Ökonomie begreiflich und der Widerspruch von Freiheit und Notwendigkeit im gesellschaftlichen Leben der Menschen, eine der zentralen Aporien bürgerlichen Denkens, löst sich materialistisch gewendet dahin auf, dass die freien Produzenten das Wenige, was zu tun sie noch gezwungen wären, sehr wohl in freier Übereinkunft regeln könnten und keines über ihnen schwebenden gesetzmäßigen Zusammenhangs mehr bedürften. Die Voraussetzung dieser theoretischen Auflösung der Widersprüche der politischen Ökonomie ist aber so wenig eine logische, wie zuvor die Unfähigkeit zur Auflösung dieser Widersprüche nicht logisch, sondern real begründet war. Man muss das Kapital vielmehr abschaffen wollen, wenn man es begreifen will. Und dieser Wille, das Kapital abzuschaffen, hat seinerseits außertheoretische Gründe. Über die Kontinuität zwischen politischer Ökonomie und Kritik der politischen Ökonomie ist hier wieder der Bruch nicht zu vergessen. Und als Bruch ist hier zu verstehen, der Entschluss des revolutionären Schreibtischsubjekts, sich mit keinen Verhältnissen abfinden zu wollen, welche den Menschen unterdrücken, ausbeuten, quälen, verdummen, entmündigen. Mit diesem revolutionären Entschluss hatte nun der Wissenschaftler Marx insofern Glück, als dieser Entschluss die außertheoretische Prämisse zur Klärung von Ungereimtheiten in der politischen Ökonomie war. Ungereimtheiten allerdings, an denen das offizielle Interesse schon längst vorübergegangen war, weshalb Marx auch nie Professor wurde. Zwar ist das Kapital nur begreiflich, wenn man es abschaffen will, aber wenn man es abschaffen will, ist es immerhin tatsächlich zu begreifen. Eben dies würde ich von der Entwicklung seit meinetwegen 1870 nicht behaupten. Warum diese Entwicklung, zwei Weltkriege und der Faschismus inklusive, als Voraussetzung für einen Verein freier Menschen notwendig wäre, wüsste ich nicht zu sagen. Dies scheint mir der Grund für das Auseinanderbrechen der Einheit von Wissenschaft und Revolutionstheorie zu sein, die freilich, wie ich auszuführen versuchte, schon bei Marx keine, also noch niemals eine bruchlose war. Aber immerhin arbeitete Marx unter Verhältnissen, die sich in einer Theorie ausdrückten, der das erlösende Wort fast schon auf der Zunge lag. Unter Verhältnissen, wo so etwas wie ein Verein freier Produzenten am Horizont erahnbar wurde, weil tatsächlich um ihre Emanzipation kämpfende Menschen in ihrem Kampf dessen Ziele teilweise schon antizipierten. In solchen Situationen finden Vernunft und Geschichte ausnahmsweise für einen Augenblick zueinander. Ist die Revolution vernünftig und die Theorie revolutionär? Mit wesentlichen Einschränkungen, die ich nun kurz entwickeln will. Den Verein freier Produzenten schon vorausgesetzt, so wurde bisher argumentiert, wird das Kapitalverhältnis logisch. Diese Voraussetzung und also die sich auf sie gründende Logik tritt aber so lange in Widerspruch zur Realität, wie die Revolution noch nicht stattgefunden hat. Der Wille des erkennenden Subjekts, welcher Voraussetzung seiner Erkenntnis, noch nicht verwirklicht ist. Logik, so wurde gesagt, ist die Sache gesetzt unter die Bestimmungen des Subjekts. Solange die Sache also nicht wirklich unter die Bestimmungen des Subjekts gesetzt ist, bleibt die Logik widersprüchlich oder wahn. Die Widersprüche, die immer ein der Realität widersprechendes Subjekt voraussetzen, ein Subjekt, welches die Realität unter von ihr selbst verschiedene Bestimmungen setzt, diese Widersprüche also dröselt Marx mit zermürbender Akribie auf. Marx kann zeigen, dass die Logik des Kapitals an inneren Widersprüchen zerbrechen wird, wobei Voraussetzung dieser Logik freilich wieder die vorausgesetzte Revolution ist. Wenn auf das Kapital nicht der Verein freier Produzenten folgt, zerbricht eigentlich nichts, sondern es bleibt alles beim Alten. Die großartige Vernunft, unter welche Marx das Kapitalverhältnis setzt, resultiert nämlich aus dem greifbar gewordenen Telos der endgültigen Befreiung der Menschheit. Nur in Bezug auf diesen ihren letzten Zweck kann man Vernunft und Widersinn in der Geschichte unterscheiden. Nicht weniger als die profane Arbeit hat die historische Arbeit zur Bedingung, dass der Produzent das Produkt schon im Kopf hatte, bevor er Hand anlegte. Und ebenso wie die profane Arbeit ist die historische Arbeit stets mit dem Risiko behaftet, zu misslingen. Wenn aus dem im Kopf antizipierten Produkt schließlich kein wirkliches wird, und dies weiß man vorher nie mit letzter Sicherheit, dann war alle Mühe vertan. Folgt also auf das Kapital nicht der Verein freier Produzenten, so ist es auch kein historischer Fortschritt gewesen, sondern es landet auf dem Friedhof zwar bemerkenswerter, aber untergegangener Kulturen, wird aus einem Gegenstand der Kritik der politischen Ökonomie zu einem Gegenstand der Völkerkunde. Das diskriminierende Kriterium ist immer, ob eine Epoche zur Revolution taugt. Wenn nicht, unterscheidet sie sich von allen anderen nur graduell. Voraussetzung sogar der Unterscheidung von Kapitalismus und Barbarei ist immer noch die Erwartung der Revolution. Wenn man sie aufgibt, wird diese Distinktion hinfällig und weicht einem Kaleidoskop verschiedener Gesellschaftsformationen und Epochen. Indem Marx das Zerbrechen des Kapitalverhältnisses prognostizieren kann, indem Marx also das Vorübergehen jener revolutionären Situationen prognostizieren kann, die seiner Darstellung des Kapitals als widersprüchlichen Verhältnisses konstitutiv ist, insofern kann Marx die mit diesem Zerbrechen verbundenen Alternativen nennen. Entweder die Menschheit konstituiert sich wirklich zum historischen Subjekt, oder sie darf sich darauf gefasst machen, von der zweiten Natur, die noch etwas ungemütlicher ist als die erste, erschlagen oder doch wenigstens zurückgeschlagen zu werden, und zwar nicht nur auf geschichtlich, sondern eventuell sogar naturgeschichtlich zurückliegende Entwicklungsstufen, auf die Stufe jener schwachen und gehetzten Tierarten, von denen Marx im Kapital noch metaphorisch spricht, zu denen die Menschen nach der nuklearen Katastrophe aber durchaus tatsächlich mutieren könnten. Marx kann zeigen, dass die für eine befreite Menschheit notwendigen Produktivkräfte existieren und dass diese Produktivkräfte sich in maßlose Destruktivkräfte verwandeln werden, wenn die Revolution nicht gemacht wird. Marx kann also Notwendigkeit und Möglichkeit der Revolution beweisen, mehr aber auch nicht, insofern sie ein Akt ist, der sich nicht in den Bedingungen seiner Möglichkeit und den Zwängen seiner Notwendigkeit erschöpft. Logische Konsequenz aus der Geschichte ist die Revolution nur unter der Voraussetzung, dass ein historisches Subjekt bereits existiert. Die Existenz dieses Subjekts ist aber ihrerseits nicht logisch zu begründen. Weil die Voraussetzungen von Geschichte immer idiotisch sind und der wirkliche Eintritt der Menschheit in die Geschichte dies nicht mehr sein soll, klafft zwischen beiden auch eine rationale, nicht überbrückbare Lücke. Die Revolution setzt immer die Menschheit als historisches Subjekt schon voraus, obwohl sie dies erst in der Revolution wirklich werden kann. Die Konstitution der Menschheit zum historischen Subjekt bleibt also immer ein Stück Usurpation, Antizipation, Spekulation, ein Sprung ins kalte Wasser. Es bleibt bei der Konstitution der Menschheit zum historischen Subjekt unter Verhältnissen, die dies eigentlich nicht erlauben, also unter allen Verhältnissen, unter denen Revolution erforderlich ist, stets ein irrationales Restchen stehen, die freie und das heißt nicht am Schreibtisch prognostizierbare Übereinkunft der Betroffenen nämlich, deren spontaner Wille. Zu Marxens Zeiten freilich konnte sich dieses irrationale Restchen, dieser spontane Wille, auf denkbar solide Argumente stützen. Dass sich mit Hilfe dieses Willens Fragen klären ließen, welche die bürgerliche Vernunft selber angeschnitten hatte, verlieh ihm die Autorität und den langen Atem der Wissenschaft. Diese überaus glückliche Konstellation halte ich heute für Geschichte. Unter der Voraussetzung, dass es eine proletarische Revolution geben würde, konnte Marx das Kapital begreifen, weil es als Vorstufe zum Verein freier Menschen tatsächlich vernünftig war. Das heißt aber, nur unter der Voraussetzung, dass die Revolution auch wirklich gemacht wird, ist die Theorie, die das Kapital als Vorstufe zum Verein freier Menschen begreift, im strengen Sinn richtig gewesen. Diesem Risiko der Falsifikation durch die fernere Geschichte ist jede ernstzunehmende Gesellschaftstheorie ausgesetzt. Die Marxische ist an diesem Risiko gescheitert, und genau dieses Scheitern macht ihre Größe aus. Als Wissenschaftler ist Marx gescheitert. Als Revolutionär hat er ebenso recht behalten wie Thomas Müntzer, der von der politischen Ökonomie nichts verstanden hat. Gescheitert ist aber mit der Marxischen Theorie die vernünftige Begründung der Revolution, und an dieser vernünftigen Begründung muss man trotz ihres Scheiterns festhalten, wenn die Menschheit sich in der Revolution tatsächlich zum Subjekt konstituieren soll, welches mit Willen und Bewusstsein seine Geschichte macht. Das Scheitern der Theorie ist der Grund, weshalb man stets wieder auf die Marxische zurückgreifen muss. Nach ihr gab es keine mehr. Wenn man dies tut, muss man aber sich über die Merkwürdigkeit dieses Verfahrens Rechenschaft ablegen. Die Vernunft ist so obsolet geworden, dass man sie nur in Archiven und Bibliotheken findet. Sie ist nicht die Herrschende. Und wenn sich auf einem Verlagsprojekt der marxistischen Blätter der Slogan findet, der Marxismus, eine geistige Großmacht unserer Zeit, so ist dies nicht nur geschmacklos, sondern warm. 2. Gebrauchswert und Wertkritik. Von Uli Krug. Vielleicht hätte es etwas geholfen, wenn Marx seiner ursprünglichen Absicht folgend das erste Kapitel des Kapitals der Wert und nicht die Ware betitelt hätte. Unter dem Titel Ware nämlich fällt und vieles leichter, Marxens Überlegungen zur Einheit von Sinnlichem und Übersinnlichem, die formaler Logik Hohn sprechen, als überkandidelte Marotte eines leidenschaftlichen Hegel-Imitators abzutun, was Traditionsmarxisten aller Couleur meist hinter vorgehaltener Hand taten. Ansonsten strafte man die unverständlichen und überflüssig erscheinenden Bemühungen des Meisters, die aus dem allvertrautesten Gegenstand einen vertrackten, voller theologischer Mucken machen wollten, mit rituellem Pflichtstudium einerseits und völliger theoretischer wie praktischer Ignoranz andererseits. Als das, was sich mitzunehmen lohnte, von dem ganzen Aufhebens um die Wertform, galt allein der Mehrwert, verstanden allerdings nur als grobschlächtige Vorstellung vom Mehrprodukt. Diese Auffassung vom Mehrwert als eine dem Arbeiter vorenthaltene Quantität nützlicher Dinge vertrug sich zum einen bestens mit der im Alltagsbewusstsein sich aufdringenden Annahme eines ungerechten Lohns, eines Raubes, den der Kapitalist am Arbeiter begeht. Zum anderen löste sie für die Arbeiterbewegung das Problem des Frühsozialismus mit seinem Stundenzettelgeld, dessen Versuche, die ideale bürgerliche Gesellschaft, nämlich die des gerechten Tausches und damit des gerechten Lohnes, gegen die reale bürgerliche Gesellschaft zu setzen, also das reale Resultat des Tausches, waren nach der sozialistischen Communis Opinio nicht am Wertcharakter der Arbeitskraft gescheitert. Ein Gedanke, der den Repräsentanten der sozialdemokratischen Parteien völlig fern lag. Ihnen zufolge krankten die Entwürfe Owens, Blancs und Proudhons vordergründig daran, dass sie selbstständige Kleinproduzenten voraussetzten, während Marx den Umständen der hocharbeitsteiligen industriellen Produktion Rechnung trug. Statt einer Kritik des Produzierens und der Produktform wurde der Marxismus so eine Kritik der Produktionsorganisation. Dass der organisierte Kapitalismus, der Trust und Monopole, dieser Kritik, der nichts verhasster war als die Anarchie früherer Epochen des Kapitalismus, den Boden unter den Füßen wegzog, ja wegziehen musste, bedarf keiner weiteren Erklärung. Der fortbestehende, krisenhafte Charakter des Kapitals, trotz korporatistischer Anerkennung der Arbeiterklasse und trotz interventionistischen Staates, blieb vorderhand ein Rätsel. Eines, das zwar die zu Staatsbürgern gewordenen Arbeiter, die der entsprechenden Bewegung ihren Namen einstmals verlieren hatten, nicht mehr bekümmerte, umso mehr aber die Klügeren unter jenen wenigen, die eine solche Bewegung am Leben erhalten oder reanimieren wollten und darob schier verzweifelten. Die Neue Linke war deshalb ständig von der Forderung eines Zurück zu den Quellen begleitet, einer Suche nach dem authentischen Marx oder, akademischer ausgedrückt, dem Arbeitsprogramm einer Rekonstruktion der Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie. Je häufiger und gründlicher sich die klassischen Politikformen samt ihres theoretischen Fundes blamierten, desto lauter erscholl dieser Ruf unter den weniger werdenden Marxisten, desto ernster wurde er von diesen genommen. Die Selbstverständlichkeit im Umgang mit der Basiskategorie der bürgerlichen Gesellschaft, der wahre, theoretische Hauptursache der Erklärungsnotstände, begann fragwürdig zu werden. Die Erinnerung an die marxische Erkenntnis, dass in der Ware, also in der Wertform, die ein Produkt für den und im Tausch annimmt, bereits der Kapitalismus in Gänze enthalten ist und somit auch sein Krisencharakter, schien einen Weg aus der vollkommenen Aporie, in der leninistische Primat der Politik versank, zu bieten. Zur rechten Zeit trat Mitte der 80er Jahre die Krisisgruppe mit dem Vorhaben auf den Plan, ausschließlich aus der Kritik dieser Universalform kapitaler Vergesellschaftung die waltende Krise nicht nur des Kapitalismus, sondern auch die der Arbeiterbewegung und des real existierenden Sozialismus aufzuklären. Die große Stunde schlug, als der Kollaps der sogenannten sozialistischen Warenproduktion diese als eine tatsächliche Contradictio in adjecto vorführte. Wurde Cheftheoretiker Kurz bis dahin als zusammenbruchstheoretisches Enfant terrible halb bestaunt und halb belächelt, so fiel ihm jetzt nicht nur die Rolle eines ökonomischen Nostradamus in den Sachbuchschart zu, sondern auch die Generalvertretung der Marke Wertkritik. Eine Spartenbezeichnung, die als solche schon irreführend ist. Orthodoxie ist schlechterdings wertkritisch, weil ihr Gegenstand nichts anderes sein kann als die Universalform, in der allein der Reichtum der kapitalistischen Gesellschaft erscheint und die ebenso allein diesen Reichtum negiert. Wertkritik kann also, ob ihres Gegenstandes, kein Ansatz unter vielen sein und schon gar nicht im Kombipack mit etwas anderem verschweißelt werden. Nicht zu Unrecht, das heißt von Kurz selbst mitverschuldet, aber wurde Wertkritik genau als Label einer Spezialdisziplin verstanden, der ökonomischen Diagnostik. So wiederholt sich im wertkritischen Mikrokosmos das unselige Erweitern des Marxismus, das ihn von Anfang an begleitet hatte. die vulgäre Auffassung, dass Marx nur eine ökonomische Theorie gegeben hätte, die nach psychologischer, anthropologischer, erkenntniskritischer etc. Ergänzung geradezu riefe, feiert im Gewande des Poststrukturalismus fröhliche Urstände. Nur aus dem völligen Verfehlen der universellen Implikation des Werts, der für eine bestimmte Konstellation von Subjekt und Objekt, von Naturwesen Mensch und der von ihm bearbeiteten Natur steht, ist zu erklären, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, ihn als partikulares Element in ein postmodernes Theorieensemble zu kooptieren. Dieses verfiele vielmehr der Wertkritik selbst. Nur mit ihrer Hilfe erschließt sich die strukturalistische Hybris des Subjektes, das sich selbst nicht mehr als solches erkennt. Mit seiner klassisch-positivistischen Spielart hat solche Hybris gemein, dass sie die Herrschaft des Begriffs über das diesem gleichgültige Material, die Auflösung der Objekte, in reine Sprachobjekte betreibt, in der irrigen Annahme, in dieser äußersten Aufgipfelung der Subjektivität eben diese zurückzunehmen. Wie vormals die ökonomietheoretische Leseart des Kapitals den Hokuspokus um den subjektiven Faktor notwendig erzeugte, so hat sich auch die Wertkritik ihr Karoshi selbst eingebrockt. Daher rühren auch Auf- und Abstieg solcher Wertkritik seit Ende der 80er Jahre. Die politische Konjunktur der Linken wird seitdem von einer Kombination aus Lust am Zusammenbruch und sturem Weiterwursteln, als ob nichts gewesen wäre, bestimmt. Der Bang des RGW-Kollaps ließ zwar selbst drögeste Traditionalisten und abgebrühteste Skeptiker urplötzlich aus ihrer Routine aufschrecken, eine Störung, die sich so übernahm, dass sie dem Störenfried Weltmarkt kurzzeitig jene apokalyptischen Reiter an den Hals wünschten, die Kurz ihnen aufmalte. Kaum aber hatte sich der Rauch über den Trümmern gelegt, schloss man ebenso schnell erleichtert, dass das jüngste Gericht wieder einmal ausgeblieben sei, und strickte weiter an der Ammenmär vom ewig währenden Kapitalismus, um nur nicht den gewohnten Gang des Denkens ändern zu müssen und sich reformistischen Projekten hingeben zu können, wie der Kontrolle der Finanzmärkte und oder der Diskurshegemonie. Dümmere, die den Unterschied zwischen Wert und Preis nicht kennen, schworen zum Zwecke der Düpierung des lästig gewordenen Mahners auf die unbegrenzten Spielräume des Marktes. Gewitztere hingegen verwiesen darauf, dass es eine Verkürzung, wenn nicht gar totalitäre Monokausalität unseligen Angedenkens sei, zu versuchen, aus einer einzigen, womöglich nur ökonomischen Kategorie eine komplette Geschichtsphilosophie abzuleiten. So wenig dieser Standardeinwand den Charakter der Kritik der politischen Ökonomie begreift, allein schon deswegen, weil er supponiert, dass diese separaten Sphären der Ökonomie, der Politik, der Kultur nur durch den Willkürakt des Theoretikers zusammengeschlossen würden, so sehr trifft sein zweiter Teil die Achillesferse der Nürnberger Wertkritik. Tatsächlich übernimmt hier der Wert die Funktion, die die Hegelsche List der Vernunft für den Geist innehatte. Gleich jenem entfaltet sich der Wert nicht zuletzt unter Inanspruchnahme diverser Hilfstruppen wie der Arbeiterbewegung, die ja tatsächlich nichts von ihm ahnte, und frisst sich durch die feudalen Reste, Standardformulierung der Krise, hindurch. Rastlos springt er von einer Stufe auf die nächste, getrieben davon, zu sich selbst zu kommen. Ist es dann soweit, hat sich der Wert die Welt nach seinem Bild gemodelt, ist dieser reif, wie es dort heißt. Endlich kann man sich an seine Aufhebung begeben. Denn die Geschichte hat sich erfüllt, den Kommunismus der Sachen geschaffen. Die Krux liegt nur darin, dass dann vermutlich niemand mehr in der Lage und willens sein wird, den Kommunismus der Menschen zu etablieren. Dieser sie ad absurdum führenden Konsequenz entgeht die Kurtsche Geschichtsphilosophie durch ein zumeist stillschweigend gesetztes A priori. Ein im ontologischen Sinne autonomes Subjekt, das sich völlig von seinem materiellen Entstehungsgrund, der selbst im Besitznahme zum Zwecke des Tausches gelöst hat. Nur als derart ontologisches könnte es seine ebenfalls a priorische sinnliche Vernunft gegen die Fetischformen immunisieren, in denen dem empirischen Subjekt seine eigene Vergesellschaftung sinnlich wahrnehmbar wird. Darf solche Wahrnehmung, die Marx nicht umsonst als Religion des Alltagslebens bezeichnete, bei ihm noch als Ensemble zwar notwendiger, nichtsdestotrotz durch die Dialektik zwischen theoretischer Kritik und revolutionärer Praxis korrigierbarer Irrtümer gelten, so verhärteten sich diese Denkformen zu reflexhaften Reaktionen, als das Band zwischen Kritik und Praxis zerriss. Marx konnte die Verkennung des Doppelcharakters der wahre Arbeitskraft, die zur Vorstellung führt, dass der diebische Kapitalist, speziell der Zinsgebende, den gerechten Lohn unterschlägt, genauso wie die Vorstellung, dass der in Geldform vorliegende Reichtum ein unmittelbar anzueignender sei, was zu nämlicher Denkkonsequenz führt, noch als bloß ebenso frommen wie dummen Wunsch verspotten. In demselben Maße aber, wie einerseits das Subjekt am in Form des fixen Kapitals sich als unmittelbares Gebrauchsding verkörpernden Tauschwert irrewird, andererseits der Volksstaat sich an die Spitze der ehemals revolutionären Bewegung setzt, wird aus dem Irrtum, dass der Mehrwert aus der Zirkulationssphäre stammt, ein kollektiver Antisemitismus, so wie sich auch die Basis seichter Wichtigtuerei, die Produktionsfaktorentheorie, also die Vorstellung einer Wertschöpfungsgemeinschaft von Boden, Kapital und Arbeit zum handfesten Korporatismus von Arbeitsfront und Standort auswächst. In dem Prozess aber, in dem Kapital eine stoffliche Gestalt annimmt, als Maschinerie, setzt es sich selber als Naturnotwendigkeit. Im fixen Kapital der hochmaschinisierten Produktion mutieren jene Formen der Beherrschung der Menschen durch den Produktionsprozess zur technischen Notwendigkeit. In dem zur zweiten Natur gewordenen Kapital wendet sich aber dessen emanzipatorisches Potenzial ins Katastrophische. Indem die Geblendeten, denen der Schein des fixen Kapitals wie ein Naturgesetz zu wirken, zum tatsächlichen Schicksal wird, ein zur Selbsterhaltung konzipiertes System beibehalten, obwohl dieses im Selbstlauf seiner steigenden organischen Zusammensetzung aus Menschenmaterial so souverän verzichtet, wie eigentlich die Menschen auf diese bewusstlose Form der Selbsterhaltung verzichten müssten. Genau mit den alternativen und ökologischen Sedimenten dieser zu Projektionen degenerierten ehemaligen Ideologie ist die Subjektontologie der Krise gezwungen zu kollaborieren, wo sie an unmittelbare politische Praxis gelangen möchte. Letzteres wird ihr nicht gelingen. Obwohl sie so bedenkenlos den sogenannten Realprozess der Akkumulation von der organischen Zusammensetzung des Menschen getrennt hält, um deren stetes Ansteigen nicht wahrnehmen zu müssen, wird sie sich ebenso vergeblich bemühen, antizivilisatorische Affekte mit Wertkritik anzureichern, wie der deutsche Marxismus-Leninismus daran scheiterte, grollende Staatsbürger zu klassenbewussten Proletariern fortzubilden. Geradezu als Antipode solcher mit einem dubiosen a priori arbeitenden Geschichtsphilosophie erscheint die Analyse der Wertvergesellschaftung, wie sie Stefan Breuer vorlegt. Seine in den späten 70ern geleistete Kritik an der Arbeitsmetaphysik als eines falschen Versprechens, das immer nur tiefer in den Verblendungszusammenhang führt, den die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital als totale Vergesellschaftung stiftet, ist fast schon zum Gemeinplatz in der kleinen wertkritischen Gemeinde außerhalb der Frankenmetropole geworden. Die säuberliche Trennung zwischen Mr. Karl und Dr. Marx, zwischen einem feuerbachianischen Idealisten des Gattungswesens und einem unbestechlichen und unbarmherzigen Kritiker der politischen Ökonomie, die Breuers Kritik der Revolutionstheorie unterstellt, besitzt nicht nur eine beachtliche innere Stringenz, sie ist auch attraktiv für eine Haltung, die man als postmodernes Bedürfnis beschreiben kann. Breuers bekanntes Verdikt, dass materialistische Dialektik ihr Instrumentarium neu justieren müsse, um die Entwicklung wenigstens noch zu begreifen, die sie sowieso nicht mehr ändern könne, erfüllt dabei eine doppelte Funktion. Zunächst teilt es mit seinen realstrukturalistischen Verwandten das abgeklärte, wissensskeptische Sich-Fügen ins ohnehin Unvermeidliche. Darüber hinaus liefert es dafür erhebliche bessere Argumente als die bestimmungslose und platte Rede von der allgegenwärtigen und je schon seine Macht oder Norm und befreit somit von der lästigen und überflüssigen Arbeit an der Umwertung der Normen, dem postmodernen demokratischen Ringelpiez, dessen Vergeblichkeit offen ausgesprochen wird. Die Trennung zweier Schichten oder Stränge im Marx'schen Werk, einerseits humanistische Revolutionstheorie und andererseits Strukturlogik des selbstreferenziellen Wertes, kann einiges für sich ins Feld führen. Nicht zuletzt die Selbstkritik Marxens nach dem Scheitern des revolutionären Zyklus Ende der 1840er Jahre. Im Vorwort der 1859er Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie beispielsweise lassen sich genügend Anhaltspunkte für einen Umschlag oder zumindest für ein Verschieben der Gewichte finden. Ein Vorwort, berühmt geworden wegen seiner zu Plattitüden herabgewürdigten Formulierungen, wie der vom rascheren Umwälzen der Basis als dem des Überbaus oder des Satzes von Sein und Bewusstsein. Für die breuerische Auffassung könnte man folgende Passage herbeiziehen, die auch schon Althusser zu ähnlichen Zwecken herbeizog. Marx und Engels überließen umso bereitwilliger das bereits festgestellte Manuskript der deutschen Ideologie, indem sie mit ihrem ehemaligen philosophischen Gewissen abzurechnen gedachten, der nagelnden Kritik der Mäuse, weil die Arbeit daran einen wichtigeren Zweck erfüllt hatte, sich darüber zu verständigen, dass hier mit ausdrücklicher Spitze gegen Hegel die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. An diesem Punkt hakt die Unterscheidung zwischen jungem und reifem Marx ein. Apodiktisch formuliert es Althusser-Schüler Rancière, der gar zwischen vorkritischer und kritischer Phase diskriminiert. Seinem Meister aber blieb es vorbehalten, diese Dichotomisierung zwischen Philosophie und Ökonomie oder in Althussers Diktion zwischen der frühmarxistischen Anthropologie, die nach der Restitution einer ursprünglichen Einheit gierte, und dem spätmarxischen Strukturalismus, der die Differenz zwischen den gesellschaftlichen Strukturen von Ideologie und Ökonomie nachwies, auf die im wahrsten Sinne des Wortes schneidendste Formulierung zu bringen. Dass nämlich eine Coupure Epistemologique, ein wissenschaftlicher Einschnitt, das Marx'sche Werk in zwei unverbundene Teile zertrennte. So leicht macht Beuer es sich nicht, obwohl er die französisch-strukturalistische Marx-Rezeption wegen ihrer harschen Zurückweisung der Frühschriften lobend erwähnt, zumal Althusser keine Ahnung von und kein Interesse an der Wertform hatte. Sein Problem, das er als Parteitheoretiker der KPF zu lösen trachtete, war gänzlich legitimatorischer Natur. Den guten alten Primat des politischen galt es zu bewahren, was hieß, den Fortbestand stumpfsinniger Arbeitsteilung und Hierarchie in den Ländern des Realsozialismus ebenso zu rechtfertigen, wie die Hegemonie der Partei gegen den Spontanismus in Frankreich zu wahren. Deswegen zerlegt er Ökonomie, deren Wertlogik natürlich sakrosankt bleibt, und Ideologie, die zum ewigen Existenzial der Menschheit wird, auf welchem Feld es dann auch nur gelten kann, die sozialistische gegen die falsche Ideologie zu setzen. Dennoch ist diese mit Breuers höchst eigener Coupure geistes- und wesensverwandter, als der Argumentationsgang vermuten ließe. Dieser lässt den revolutionstheoretischen Anspruch der Marx'schen Theorie und ihren werttheoretischen Befund auseinander und damit in Konflikt zueinander treten. Aus dem Perspektivwechsel, den Marx laut Breuer vollzieht, indem er das die Gesellschaft bewegende Prinzip nicht mehr aus der Gattungskraft der Menschheit, der Arbeit, entspringen lässt, sondern aus der selbstreferenziellen, automatischen Bewegung des wahren Subjekts, ergibt sich ein unlösbares Vermittlungsproblem zweier Theorietypen. Der humanistische Anspruch Marx'scher Theorie, die Menschheit, ihre Vorgeschichte, Kraft, Gattungstätigkeit beenden zu lassen, zerschellt an der reellen Subsumption der Arbeit und das Kapital. Arbeit stellt einen Vergesellschaftungsmodus vor, der in humanistische Kategorien nicht mehr zurückzupressen ist. Hält Theorie dennoch, wie Marx es selber bis zum Ende seiner Tage tat, an diesen fest, so leistet sie einen bloßen Beitrag zur fetischistischen Verblendung des Subjektes, dem dieses ohnehin unterliegt. Denn sie ist dann eines Sinnes mit der Regression des Bewusstseins, dass sich die Abstraktion nur als Resultat menschlicher Interaktion vorstellen kann, während diese Realabstraktion doch nur mit sich selbst interagiert und sich somit eine Welt nach ihrem Bilde schafft. Revolutionstheorie, die demzufolge notwendig ist, kommt ohne falsche, das heißt vermitteltes als unmittelbares Setzen der Anthropologie, nicht aus. Sie muss das von der Abstraktion Vermittelte als Menschliches ausgeben, obwohl es Abdruck des Un- bzw. Übermenschlichen des subjektlosen Wertes ist. Marx hat, soweit er Revolutionstheoretiker sein wollte, den anthropologischen Diskurs niemals verlassen. Nur allzu sehr scheint die tatsächlich offenkundige Verfallsgeschichte des Subjekts seit der Zeit der ökonomisch-philosophischen Manuskripte Breuers These vom Veralten des Humanismus recht zu geben. Selbst die Begründung tritt materialistisch auf. Denn in dem Aufeinanderprallen subjektiver Revolutionstheorie und subjektloser Werttheorie spiegelt sich bei Breuer ein strukturgeschichtlicher Prozess, in dem seit Beginn der Neuzeit zwei aneinander unvermittelt gegenüberstehende Vergesellschaftungsformen aufeinanderprallen. Das auf dieser Grundlage entworfene Szenario gemahnt an eine negative Reprise Kurtscher Weltgeschichte. Gleich jenem lässt Breuer den Tauschwert sich durch das vor und außer ihm bestehende subjektive Material hindurchfressen. Zunächst usurpiert er Letzteres, was der Phase der formellen Subsumption der Arbeit und das Kapital entspräche und Marxens subjektiv-subjektlose Zwieschlächtigkeit erklärt. Dann aber schreitet der Tauschwert Kraft seiner endemischen Dynamik zur reellen Subsumption fort. Das heißt, er verzehrt das ihm äußerlich gebliebene, die Arbeit, als unmittelbare Kooperation und mit ihr jede Form der gesellschaftlichen Selbstorganisation, so wie der Wert sie einst in einer Art Naturzustand vorgefunden hatte. Für Breuer ist dies das Ende des fundamentalen Widerspruchs des Kapitalismus, der zwischen produktivem Grund und abstraktivem Schein bestanden hatte. Löst die Realabstraktion den Sinn ihres Präfixes real ein, dann begräbt der Wert seinen produktiven Grund nicht nur unter sich, sondern er erschafft ihn neu, aber als ganz anderen, als geschlossene Welt der übersubjektiven Eigengesetzlichkeit, womit das Ende der Revolution und ihrer Theorie erreicht ist, weil ihre Quellen, die im noch nicht wertvergesellschafteten Bereich lagen, damit versiegen. Wo es keinen nicht vom Wert total vergesellschafteten Bereich mehr gibt, gibt es auch keinen fundamentalen Widerspruch mehr, den der Wert noch mit einer äußeren Grenze oder einem anderen Prinzip als seinem eigenen konfrontieren würde. Durch diese starre Trennung und Gegenüberstellung von rein mit sich identischem Tauschwert und rein mit sich identischem Gebrauchswert, der nur als von der Tauschabstraktion nicht oder bloß äußerlich affizierter bestehen kann, gelingt Breuer das Kunststück einer negativen Ontologie des Kapitals. Ontologisch, weil der Tauschwert als Kapital hier immer nur es selbst ist, es sich identisch durchhält vom ersten Verkauf einer Stunde Arbeitskraft bis zum Monopol, es nur seiner eigenen Programmierung folgt und somit früher oder später das stets gleiche Ergebnis erzeugen muss. Das ist tückischerweise falsch, weil es wahr ist. Denn schließlich ist das Kapital tatsächlich mit sich identisch, eigentlich eine logische Unmöglichkeit, aber es ist die Einheit von Identität und Nicht-Identität, von selbstreferenzieller Zwangsläufigkeit und dem Subjekt freien Willens, das es hervorbringt. Es ist Naturzwang und die Aufhebung der ursprünglichen Naturverfallenheit. Es ist die Einheit von entfesseltem Bedürfnis und fortbestehendem Mangel. Es ist nicht von vornherein jenes a priorische, eindimensionale und transzendenzlose Verhältnis, zu dem es erst wird, keineswegs aber, weil es sich aus sich heraus ändert, sondern umgekehrt. Das Kapital verändert seine gesellschaftliche Erscheinung, indem es sich nicht ändert, indem es seiner eigenen Tendenz und seiner eigenen Dynamik folgt, die natürlich in der Ware bereits angelegt ist. Diese sich selbst überlassene Dynamik der Akkumulation lässt das Kapital in Statik umschlagen, indem sie das zirkulierende Kapital in Fixes verwandelt und sich damit zu einer sachlichen Naturschranke der Subjektivität macht, die mit ihrer Zwangsläufigkeit die vom zirkulierenden Kapital zuvor zerschlagenen primären Naturschranken übertrifft. Die bewusstlose Akkumulationsdynamik legt die historische Dynamik des Kapitals, die allein seinen Gebrauchswert ausmachte, still. Dieser ist eben nicht das dem zum Kapital gewordenen Wert vorgängige, ihm äußerliche und vorausgesetzte, wie Breuer ihn als außerökonomischen gegen den Tauschwert setzt. Nicht die im Roh- oder Gewohnheitszustand verharrende Weltbesitzgebrauchswert, sondern die brauchbar gemachte, deren Potentialität aus dem Dornröschenschlaf geweckt wurde. Das Kapital selber setzte den Gebrauchswert. Er bestand im unbescheidenen, nie versiegen könnenden Bedürfnis, das sich in der Jagd nach dem nicht mehr abschließenden, fixierbaren, verallgemeinbaren Reichtum, dem Geld, entwickelte. In diesem Sinne besaß der vorkapitalistische Reichtum, der in unveräußerlichem Grund und Boden bestand und die allgemeinen Bedürfnisse in einem rohen, unmittelbaren Zustand beließ, überhaupt keinen Gebrauchswert. Das geldheckende Geld brachte ein Subjekt hervor, das ein Interesse besaß, alle hergebrachten Verhältnisse umzustürzen, keine Grenze mehr anzuerkennen, wenn dieses Interesse auch in seiner unmittelbaren Form negativ bestimmt war, nämlich durch die Vermeidung des Untergangs dieses Subjektes auf dem Markt. Die Austauschbarkeit aller Produkte, Tätigkeiten, Verhältnisse gegen ein drittes, sachliches, was wieder gegen alles ohne Unterschied ausgetauscht werden kann, also die Entwicklung der Tauschwerte und der Geldverhältnisse, ist identisch mit der allgemeinen Venalität, Korruption. Die generelle Prostitution erscheint als eine notwendige Phase der Entwicklung des gesellschaftlichen Charakters, der persönlichen Anlagen, Vermögen, Fähigkeiten, Tätigkeiten. Zitat Ende. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Seite 80. Nicht, dass sich hieraus eine irgendwie geartete historische Notwendigkeit des Kapitals konstruieren ließe. Ein Vorbehalt, den Marx hier durch die Formulierung »erscheint notwendig« geltend macht. Jeder andere Weg aus Naturverfallenheit, unbehebbarem Mangel und daraus resultierender Herrschaft wäre ohne Zweifel der bessere gewesen. Leider jedoch ist diese Rolle dem Kapital zugefallen. Erst die Maßlosigkeit des universellen Tausches setzte sich über die Schranken der prima natura hinweg, in einem bewusstlosen Prozess, dessen Fortgang mit Leichen gepflastert ist. Das Einzige, was zu seinen Gunsten anführen lässt, ist der von ihm hervorgebrachte Überschuss an Subjektivität, mit dessen Hilfe auch die Schranken der zweiten Natur zu durchbrechen sein sollten. Die Werttheorie sei mit ihr wesensfremden, letztlich ontologischen Versatzstücken kontaminiert worden, damit sie überhaupt revolutionäre Theorie bleiben könne, lautet Breuers Vorwurf, den er in dezenter Form gegen Marx, in deutlicher Form allerdings gegen die kritische Theorie, sofern diese, wie in Adornos Fall, orthodox auftritt, erhebt. Ontologisch deshalb, weil die Arbeitsmetaphysik, die Breuer als Urtypus solcher Kontamination ansieht, schon längst ihr Fundamentum in Re, das noch nicht völlig subsumierte, verloren habe. Breuers Lob auf den Wertformanalytiker Adorno ist stets mit einem Tadel, ob dessen Uneinsichtigkeit und die Vergeblichkeit humanistischer Spinnereien verknüpft. Breuer schreibt, Zitat, Adorno hat sich beharrlich geweigert, Folgerungen für eine positive Anthropologie und Ontologie zu ziehen, die bereits in der bestehenden Gesellschaft die Keimzellen einer künftigen, nicht antagonistischen Ordnung identifiziert. Bisweilen hat er Hoffnungen geknüpft, die in eigentümlichem Kontrast zu seiner Einsicht in die Abstraktheit der Wertvergesellschaftung stehen und auf einen unaufgelösten romantisch-lebensphilosophischen Rest in der kritischen Theorie verweisen. Solche Utopien sind in Adornos Œuvre jedoch glücklicherweise peripher. Von weitaus größerem Gewicht sind demgegenüber Theoreme, die auch die Systemfunktionalität der scheinbar nicht zum System gehörenden Momente herausstellen. Zitat Ende. Aspekte totaler Vergesellschaftung, Seite 41 folgende. Dieser Vorwurf ist eine Projektion der höchsteigenen breuerischen Unfähigkeit, die in der Sache selbst waltende Dialektik von Tausch und Gebrauchswert auch als solche zu verstehen. Weil er den Gebrauchswert als schlechthin dem Wert äußerlich Vorgängiges missversteht, kann er dessen Vermittlung mit dem Wert nicht nachvollziehen. Breuer folgt einem Althusser-wesensverwandten Prinzip der Struktur mit Dominante. Determinierend für die Totalität sei der Wert an sich im Gegensatz zur Arbeit, die sein bloßes Material vorstellt. Jeder Versuch, beide Momente als in sich Vermittelte vorzustellen, als Einheit der Gegensätze, verfiele dem Verdikt der Arbeitsmetaphysik, da das Abhängige zu bestimmende Dominante sich aufschwingen würde. Mit einem derart justierten Kompass durchforstet Breuer Marx, um ihn in einen überholten Exoteriker, bei dem die verkehrte Dominante Gesetz war, nämlich die Arbeit und der Gebrauchswert, wie ihn Breuer versteht, und einen auch heutzutage noch brandaktuellen Esoteriker, der die totalisierende Dynamik des Wertes ohne große Widerworte beschreibt, aufzuteilen. Dr. Breuers abschließende Beurteilung: Fände man beim jungen Feuerbachschen Marx einige vorauseilende Geistesblitze, so könne der alte Marx aus Erschaudern ob der eigenen Einsichten das revolutionstheoretische Mausen nicht lassen und leiste sich beständig unvermittelte Rückfälle in die Terminologie der jungen Jahre. Breuer hält das aber für eine Unentschiedenheit Marxens und nicht für die Zwieschlächtigkeit des historischen Prozesses. Die für ihn entscheidende Frage, die er an Marx anlegt, ob nun entweder der Wert, sprich der subjektlose Modus, oder die Arbeit, sprich der subjektive Modus, die Synthesis der Gesellschaft leiste, geht völlig am Gegenstand vorbei, ja spricht der ganzen Anlage der Kritik der politischen Ökonomie Hohn. Ohne den metaphysischen, subjekttheoretischen Marx ist der reife, wertkritische Marx nicht zu haben. Sie treten stets zu zweit auf, weil ihr Gegenstand ein Janusköpfiger ist. Kritik am Tauschwert, weil als dessen Konsequenz die Naturnotwendigkeit in der Gesellschaft fortdauert, obwohl sie die Natur bemeistert, ist nicht möglich ohne den positiven Bezug auf das bürgerliche Subjekt und seine wiewohl zwieschlächtige Vernunft, die zwar dem Markt verfällt, aber doch der Natur entrann. Repressiv bleibt die Individualisierung, weil der Wert zwar eine Herrschaft durch die andere ersetzt, nämlich die der persönlichen Abhängigkeit durch die der Abstraktion. Indem aber das Geld als allgemeine Äquivalentform die verfestigten Ansprüche und Abgrenzungen in der Gesellschaft als Willkür offenbarte, folgte ihm auch ein anderer Typus des Beherrschten. Denn es war nicht nur der Bürger, der über Jahrhunderte hinweg eine, wenn auch nur von seinem Kapital geborgte Privatautonomie etabliert hatte. Auch der Proletarier erkannte aufgrund der aufscheinenden Universalität des Reichtums die Klassenschranken nicht mehr an, die er als Bauer noch achten gelernt hatte. Gerade weil die Menschen sich zwar als Freie betätigen, denen das Resultat ihrer Betätigung aber als unbegreifbares Existenzial in Gestalt von Kapital und Geld gegenübertritt, sind diese Existenzialien doch andere, als es die der mangelnden Naturbeherrschung früherer Epochen waren. Indem die menschliche Tätigkeit sans phrase auftritt, wird auch ihr universeller Charakter sichtbar, der mit der partikularen Form seiner Realisierung auf dem Markt konfligiert. Diese revolutionäre Möglichkeit ist in die Kategorien der Kritik der politischen Ökonomie selbst eingebettet, ohne sie wären sie nicht. Sie zielen darauf ab, wahr zu sein, aber nicht darauf, wahr zu werden, denn sie sind davon und dazu bestimmt, dass der von ihnen aufgedeckte Naturprozess vom Verein freier Menschen beendet wird. Revolution ist also kein von außen an die Theorie herangetragener Anspruch, der mit der Wertkritik in Marxens Werk nur mehr schlecht als recht koexistieren würde. Fällt dieser inhärente Bezug weg, rekidiert Wertkritik zu reaktionärem Pose. Gesäubert von der Intention, die Vorgeschichte beenden zu wollen, kann sie auf althusseische Unbeholfenheiten verzichten und wird unverhohlenerweise soziologisches Beiwerk der Systemtheorie, philosophisches für die Existenzialontologie. Wenn die Gesellschaft schon je kein Humanum ist, wie es Breuer sich von Luhmann bestätigen lässt, und es nur eines gewissen Differenzierungsgrades des Systems Gesellschaft bedarf, damit dies offen zutage tritt, dann spielt keine Rolle, ob dieser Zustand Selbstreferenzialität des Werts oder systemische Autopoiesis heißt. Und wenn das Leben schicksalhaft zum Dasein erstarrt, dann ist es letztlich auch gleichgültig, wie es dazu wurde. So schreibt Breuer, Zitat: Der Begriff der Selbstreferenz verweist auf eine weitere wichtige Parallele von Systemtheorie und Dialektik. Die Tendenz seiner rastlosen Selbstbewegung geht auf Schaffung eines autonomen, allein auf sich selbst gegründeten Systems reiner Vergesellschaftung, das alle vorgefundenen, vorsystemischen Elemente in Resultate seines Daseins verwandelt und im Prozess seiner Reproduktion seine eigenen Bedingungen neu erzeugt. Genau diese Bewegung zeichnet Luhmanns Theorie der Autopoiesis nach. Zitat Ende. Die Gesellschaft des Verschwindens, Seite 79. Obwohl Breuer zunächst von Marx respektive Adorno sprach, meint er doch schon immer Luhmann. Zitat: Wie das affirmative Verhältnis zur abendländischen Metaphysik mit der an anderer Stelle vorgetragenen These zu vereinbaren ist, dass die transzendentale Allgemeinheit der Vernunft die Reflexionsform der Verdinglichung sei, ist Adornos Geheimnis geblieben. Da ist Luhmann konsequenter. Für ihn sind Vernunft, Emanzipation, Kritik, der Traum des Subjekts und die Idee des mündigen Menschen allesamt Bestandteile einer Systematik, die höchstens noch von historischem Interesse ist. Die Gesellschaft ist keine Summe von Menschen oder gar das Gattungswesen Menschheit, sondern eine eigenständige Kombinatorik, die auf organisch-psychischer Grundlage stattfindenden Kommunikationen zu einem selbstreferenziellen System integriert. Das bedeutet aber, dass der Mensch nur noch als beitragende Umwelt, die in die sozialen Systeme interpenetriert, verstanden werden kann. Das wiederum ist ein Gedanke, zu dem sich bei Adorno Entsprechungen finden lassen. Zitat Ende. Das Verschwinden der Gesellschaft, Seite 79. Der Vorwurf, den Breuer gegen Marx erhebt, ist im Wortlaut bei diesem abgeschrieben. In den Theorien über den Mehrwert notiert Marx, dass Adam Smiths Werk in einen esoterischen und einen exoterischen Teil zerfiele, zwischen denen Smith wie die nachfolgenden Ökonomen hin und her taumelten. Der Widerspruch bei Smith, auf den Marx abhebt, ist der Widerspruch zwischen einerseits einer objektiven, sachlichen Bestimmung, was denn Reichtum eigentlich sei, beziehungsweise nach welchem Maß er zu einem solchen würde, und andererseits der subjektiven, willensmäßigen Bestimmung der Warenpreise als Ergebnis freier Handlungen der Warenbesitzer. Nicht, dass hier ein offensichtlicher Fehler vorliegt, interessiert Marx, sondern die paradoxe Wirklichkeit dieses Widerspruchs, nämlich, dass beide Bestimmungen zu Recht getroffen wurden, obwohl sie sich nach den Gesetzen der binären Logik ausschließen. Damit erscheint im Zentrum der politischen Ökonomie eine Frage, die mit den Mitteln einer empirisch positiven Wissenschaft, als welche die Ökonomie sich begreift, noch nicht einmal zu stellen ist. Warum erscheint ein gesellschaftlicher Akt als ein Verhältnis von Dingen, ein Ding aber wiederum als gesellschaftlicher Akt? Eine solche Transsubstantion fiele vielmehr in den Bereich von Metaphysik und Religion, beziehungsweise der Kritik derselben. Und tatsächlich scheut der junge Marx nicht davor zurück, zu propagieren, dass die Kritik, wie sie für die Gegenstände der Religion von Feuerbach entfaltet wurde, auch auf die profanen Gegenstände anzuwenden sei, nämlich sie als Selbstentfremdung zu entlarven. Feuerbachs Standpunkt, einer anthropologischen Gegentheologie einzunehmen, war zunächst absolut notwendig, um ihn im Nachhinein im doppelten Sinne aufheben zu können. Die Wahnhaftigkeit von Unternehmungen, Marxens Werk in Philosophie und Ökonomie sortieren zu wollen, hat Hans-Georg Backhaus in seinem Text einige Aspekte des Marxischen Kritikbegriffs im Kontext seiner ökonomisch-philosophischen Theorie herausgestellt. Er schreibt, Zitat, die Formen des ökonomischen Reichtums oder die ökonomischen Kategorien werden als Gestalten oder Produkte der Selbstentäußerung, und zwar der materiellen Selbstentäußerung bestimmt und damit den anderen Gestalten der Selbstentfremdung zugeordnet. Die ökonomischen Gegenstände sind als die unheiligen Gestalten der Selbstentäußerung jetzt kommensurabel den metaphysischen und theologischen als den heiligen Gestalten derselben. Diese Parallelisierung hält sich bekanntlich durch bis ins Spätwerk. Zitat Ende. Dialektik der Wertform, Seite 406. Auch Marx kritisiert die monotheistischen Religionen dahingehend, dass in ihr der Mensch ein doppeltes Dasein führe. Als phantasmagorischer Schöpfergott einerseits, in den die Möglichkeit der Gattung zur Naturbeherrschung projiziert ist, sowie als einzelnes Gattungsexemplar, dem diese Möglichkeit verstellt ist, andererseits. Dieselbe Spaltung herrscht in der höchst materiellen Ökonomie. Einerseits steigert sie die Naturbemeisterung, andererseits verhindert sie die dadurch möglich gewordene Freiheit. Dieser Widerspruch konnte zunächst nur im Konzept des sich in seiner Entäußerung doch identisch durchhaltenden Menschen erfasst und festgehalten werden. Dieser Widerspruch konnte zunächst nur im Konzept des sich in seiner Entäußerung doch identisch durchhaltenden Menschen erfasst und festgehalten werden. Damit verbleibt Marx dem Anschein nach noch in den üblichen Gefilden des zeitgenössischen Linkshegelianismus, der zwar den hegelschen Geist in den nur konkret scheinenden Menschen umbenennt, aber die Absolutheit seines Subjekts beibehält. Das bedeutet, dass dieses Subjekt sich aus absolut eigener Kraft schafft, wobei das ihm gegenübertretende Objektive, der sozialen wie natürlichen Welt, nichts anderes ist als das, was das Subjekt selbst war und ist. Bloß, Zitat, in der Nacht seines Selbstbewusstseins versunken. Zitat Ende. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Seite 563. Darauf bezog sich die Selbstkritik Marxens bezüglich seines philosophischen Gewissens. Die Genesis und Notwendigkeit der Widersprüche liegt nicht etwa im Subjekt allein, sondern auch in etwas ihm Entgegengesetztem begründet. Etwas, das Adorno später als Vorrang des Objekts bezeichnen sollte. Die Entwicklung emphatischer Subjektivität hängt davon ab, dass ihm die zu bearbeitende Natur und das bearbeitete Objekt tatsächlich und nicht nur scheinbar als eigenmächtiges Subjekt-Objekt entgegentritt, insbesondere in Form der Ware, ja eines Kosmos der Waren, gezeugt aus der prokedierenden Eigenlogik der Verwertung. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um einen Wechsel des Theorietypus von Humanismus zu Systemtheorie à la Breuer, sondern um die Entfaltung der Subjekt-Objekt-Dialektik dort, wo zuvor das identische Subjekt mit sich allein geblieben war. Ohne diesen Linkshegelianismus hätte Marx die tatsächliche Metaphysik noch im Allerrealsten nicht aufdecken können. Aber statt, dass wie in den Manuskripten der Mensch sich selbst mit jener eigenartigen Zauberkraft, die Hegel in der Phänomenologie für den Fortschritt des Geistes beansprucht hatte, aus sich selbst hervorbrachte, bringt er sich tatsächlich dadurch hervor, dass er sich einer fremdartigen Eigenlogik anmessen musste. Die Bestimmungen, die das Subjekt von jeher der Produktion auferlegte, die Bestimmungen der Produkte zum unmittelbaren Verbrauch und zur unmittelbaren Nützlichkeit, waren zugleich auch die unumstößlich scheinenden Schranken, die vorbürgerliche Produktionsweisen dem Subjekt auferlegten. Erst der Wert, somit die Produktion um ihrer selbst willen, durchstieß diese Schranken, indem er die subjektiven Bestimmungen der Produktion nach Möglichkeit ignorierte, den Dingen ein Eigenleben gab. Er vernachlässigte den unmittelbaren Gebrauchswert zugunsten des Gebrauchswerts der durchs Kapital gesetzten Arbeit, des spezifischen Gebrauchswerts, des Gebrauchswerts im emphatischen Sinn, des Gebrauchswerts par excellence. Dieser und nicht der triviale, unmittelbare Gebrauchswert verwarf die falsche Bescheidung des Subjekts im Althergebrachten, öffnete ihm dafür aber eine neue Welt, freilich als Möglichkeit, die dem Subjekt nicht beliebig lange offen und nicht allzeit greifbar nahe bleiben würde. Zitat: Verdinglichung und verdinglichtes Bewusstsein zeitigten mit der Entbindung der Naturwissenschaften auch das Potenzial einer Welt ohne Mangel. Vor dem schon war dinghaft entmenschlichtes Bedingung von Humanität. Während Gleichgültigkeit für die Dinge, die als reine Mittel eingeschätzt und auf Subjekt reduziert werden, Humanität abtragen half. Im Dinghaften ist beides ineinander, das Unidentische des Objekts und die Unterwerfung der Menschen unter herrschende Produktionsverhältnisse ihren eigenen, ihnen unkenntlichen Funktionszusammenhang. Zitat Ende. Adorno, Negative Dialektik, Seite 192. Die Metaphernsprache, mit der Marx den Wert, das automatische Subjekt, umschreibt, legt von diesem beides ineinander beriebtes Zeugnis ab. Er wirkt als Schranken und maßloser Trieb, über seine Schranken hinauszugehen. Er übergipfelt alles an Energie, Maßlosigkeit und Wirksamkeit. Gerade weil das Kapital als geldheckendes Geld ist, trägt es lieb am Leibe. Als solche Einheit von Berechnung und Leidenschaft produziert es nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein Subjekt für den Gegenstand. Von diesem könnten nicht zuletzt Balzacs Romane, zu denen Adorno Folgendes notierte. Zitat: Noch aber verschwinden die Triebe nicht durchaus in den gesellschaftlichen Schemata. Sie heften sich an die weithin noch unerreichbaren Güter. Treten als Geiz, Geldgier oder Gründerwut in den Dienst des expansiven Kapitalismus, der, solange er nicht ganz eingespielt ist, zusätzlicher Energien der Individuen bedarf. Davor tummeln sich die Leute wie Agenten des Mehrwerts und Don Quixoten eines Reichtums, von dessen Erweiterung sie, wie Feudale ohne viel Arbeit, etwas zu ergattern hoffen. Glücksritter, anstürmend gegen die Windmühlenflügel der Fortuna, die sich nach dem Gesetz der Durchschnittsprofitrate zu Boden schlägt. So bunt ist der Einbruch des Graus, so bezaubernd die Entzauberung der Welt, so viel lässt von dem Prozess sich erzählen, dessen Prosa dafür sorgt, dass es bald nichts mehr zu erzählen gibt. Zitat Ende. Adorno, Gesammelte Schriften 11, Seite 146. Kraft bewusstlosen Prozessierens, der Akkumulation aber, entfährt dem Kapital schließlich die Lieb im Leibe. Ihm und damit seinen lebendigen Anhängseln widerfährt Fixierung bis zur Bewegungsunfähigkeit im rasenden Stillstand, der Dynamik des Statischen. Unter den Auspizien von Aktiengesellschaft und autoritärem Staat sollte Akkumulation von einem aufreizenden Reigen zu dumpfer Notwendigkeit werden, die keine Eskapaden mehr duldet. Indem das Kapital als Großmaschinerie sich selbst zur handgreiflichen Naturtatsache transformiert, verliert es seine befreiende Kraft, die gerade in der Auflösung scheinbarer Naturtatsachen bestanden hatte. Zitat: Sobald es eine bestimmte Grenze nicht mehr als Schranke fühlte, sondern als Grenze sich in ihr wohlfühlte, wäre es selbst von Tauschwert zu Gebrauchswert, von der allgemeinen Form des Reichtums zu einem bestimmten, substanziellen Bestehen desselben herabgesunken. Zitat Ende. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Seite 240. Das Kapital setzt keinen Gebrauchswert mehr, es setzt sich an seine Stelle. Nicht regressive Sehnsucht nach einem vorkapitalistischen Zustand, nach einer ursprünglichen Fülle erweckte die Hoffnung und erhält sie am Leben, dass Gesellschaft, statt blinder Zwang zu bleiben, zum Verein freier Menschen werden könnte. Mit Recht beharrte Marx darauf, dass das Kapital die Voraussetzung seiner Abschaffung selber schuf. Deshalb kann auch nicht bequem konstatiert werden, dass allein deshalb, weil die Herrschaft des Kapitals allzu lange andauert, kritische Theorie ihren auf Revolution dringenden Charakter verlieren muss, wolle sie nicht kindisch werden. Andererseits aber kann kritische Theorie nicht mehr auf die unausgesprochene, weil selbstverständliche Voraussetzung eines vom Objekt erzeugten subjektiven Überschusses rekurrieren. Der Kern der Kritik der politischen Ökonomie bestand darin, dass der Wert über sich hinaustreibt, weil er sich nur mittels der doppelt freien Tathandlungen der über ihre traditionellen Schranken hinausgetriebenen Individuen verwirklichen kann. Eben jener Zusammenhang aber ist kein unmittelbar praktischer mehr. Die Kritik der politischen Ökonomie ist gerade deshalb zu einer traurigen Wissenschaft geworden, weil sie dieses Individuums bedarf, um es die Paradoxie der Individuation erkennen zu lassen. Qua Tausch befreit es sich erst aus den Naturschranken, wird es aber dem gleich, was dieser seiner Entstehungsbedingung, seinem Begriff nach ist, nämlich physiologisches Substrat seines Wertes, das seinen Daseinsgrund nur darin hat, dass die Waren nicht von alleine auf den Markt gehen können, dann versinkt es aufs Neue in Naturverfallenheit, wird es Exemplar und nicht Individuum. Ohne dieses, das heißt ohne Erinnerung an die Voraussetzungen dieser traurigen Wissenschaft, würde nicht einmal mehr geäußert werden können, dass Begriff und Realität des Kapitals deckungsgleich zu werden drohen. Weil das Kapital selbst und nicht die Revolution die bürgerliche Gesellschaft liquidierte, kann die einstmals ans Kapital amalgierte Vernunft auf keinen Fall mehr an seiner jüngsten Gestalt abgelesen werden.